ahnungslos. Denn ich weiß auch, dein Wunsch ist groß. Schau nicht mehr hin und lass einfach los. Sonst übersiehst du noch die Zeichen dieser Zeit. Ich sing's nochmal. Komm, tu nicht so ahnungslos. Denn ich weiß auch, dein Wunsch ist groß. Schau nicht mehr hin und lass einfach los. Sonst übersiehst du noch die Zeichen dieser Zeit. Yeah. Wenn du schon nicht mehr an dich glaubst, zweifle jeden Atemraum. Fang an, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah, für heute nötig war. Oh komm, erinnere dich, nun macht bald schon alles Sinn. Man kommt durch, fällt man auch hin. Bleib stark, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah, für jetzt nötig war. Oh wow. Sieh es und bleib unsterblich, für die Welt unentbehrlich. Gute Musik ist frei lebendig, offen, schön und ehrlich. Sie wandert und vermehrt sich, ja und so mancher wehrt sich. Zuzulassen, was passiert, wenn ein die voll ins Herz trifft. Vergessen ihren Schmerz nicht, machen sich selber fertig. Songs ohne Botschaft hingerotzt und sich nur selbst verherrlicht. Die Arroganz ernährt sich, Unsicherheit beschwert dich. Liebe dich selbst, achte darauf, in wessen Brust dein Schwert sticht. Weil die Gewohnheit schwer bricht, scheint es oft so gefährlich. Was zu verändern, doch wer auf der Stelle steht, erfährt nicht. Manch einer hier bemerkt nicht, ist die Erfahrung schmerzlich. Ist die Lektion, die darin steckt, oft nicht so unerklärlich. Müssen nur fühlen und mehr nicht, kein Mensch der Welt bekehrt dich. Weil du es weißt, wenn du es fühlst und jede Frage klärt sich. Die Ehrlichkeit bewährt sich, halt daran fest und wehr dich. Ja, gegen jeden, der dir sagt, die Aussichten seien spärlich. Wenn du schon nicht mehr an dich glaubst, zweifel jeden Atemraum. Fang an, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah, für heute nötig war. Oh komm, erinnere dich, du mach bald schon alles Sinn. Man kommt durch, fällt man auch hin. Bleib stark, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah, für jetzt nötig war. Oh wow. Doch wenn sie immer da ist, dadurch der Weg so klar ist. Ja, ob du Straßenmusiker oder der große Star bist. Mann, wenn du grad in Fahrt bist, nicht alles adäquat ist. Egal wie viele sagen, es wär falsch, du weißt, was wahr ist. Die Dinge, denen du nah bist, führen auf die falsche Bahn ist. Das ist wirklich der Weg, den du gehen willst, wenn du untertan bist. Okay, wenn das dein Plan ist, komm runter, werd nicht panisch. Du hast die Fäden in der Hand, wird Zeit, dass du die Fahnen hisst. Nur kurz ist mehr als gar nicht, du übersiehst das Warnlicht. Merkst, was dich oben hält, am Ende nur dein Größenwahn ist. Weil diese Welt zu hart ist, man jeden Dreck vom Start frisst. Und alles Essbare voll Aspartam und Glutamat ist. Und Flatbed-Koma-Partys und Drogenbunt wie Smarties. Ein Trauerspiel, das du jede Woche wieder startest. Dir damit selber schadest, in Selbstmitleid badest. Du wärst so gern ein starker Mensch, du weißt genau, du warst es. Wenn du schon nicht mehr an dich glaubst, zweifel jeden Atemraum. Fang an, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah, für heute nötig war. Oh komm, erinnere dich, du machst bald schon alles Sinn. Man kommt durch, fällt man auch hin. Bleib stark, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah, für jetzt nötig war. Oh wow. Hey, komm, tu nicht so ahnungslos, denn ich weiß auch, dein Wunsch ist groß. Schau nicht mehr hin und lass einfach los, sonst übersiehst du noch die Zeichen dieser Zeit. Ich sing's nochmal. Komm, tu nicht so ahnungslos, denn ich weiß auch, dein Wunsch ist groß. Schau nicht mehr hin und lass einfach los, sonst übersiehst du noch die Zeichen dieser Zeit. Yeah. Wenn du schon nicht mehr an dich glaubst, zweifle jeden Atemraum. Fang an, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah, für heute nötig war. Oh komm, erinnere dich, nun macht bald schon alles Sinn. Man kommt durch, fällt man auch hin. Bleib stark, erinnere dich, dass alles, was bisher geschah,